Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Also wir hatten ja die Woche die Meldung, dass in einem toten Pottwal 22 Kilo Plastik gefunden wurde. Der tote Pottwal wurde angespült auf Sardinien da, ne? Die Meldung ist natürlich erstmal krass. Also 22 Kilo Plastik, der Wal, der konnte gar nichts mehr in seinen Magen aufnehmen, weil da einfach alles voller Plastik war. Was uns aber an der Meldung auch gewundert hat, der Pottwal, also ich meine, ist ja kein kleines Tier, auf Sardinien. Hä? Ja, also im Mittelmeer, wusstet ihr, dass es da Pottwale gibt? Also wir haben direkt mal nachgefragt, ne? Jan Herrmann, der ist Veterinär und der kennt sich aus mit Walen, ganz prima sogar. Und den habe ich halt gefragt, also was ist denn da los, Wale im Mittelmeer? Pottwale leben tatsächlich im ganzen Mittelmeer. Die sind überall bekannt. Also man kann das Mittelmeer unterscheiden in eine westliche und östliche Zone und in beiden gibt es Tiefwassergebiete. Pottwale ernähren sich von Tintenfischen, die in großer Wassertiefe vorkommen. Darauf sind die Pottwale angewiesen. Und es ist tatsächlich so, dass im westlichen Teil Wassertiefen bis zu 3700 Metern erreicht werden und im östlichen Teil sogar über 5000 Meter Wassertiefe erreicht werden. Also das ist dann schon von daher ein ganz gutes Gebiet für Pottwale, wo die sich dann tatsächlich auf die Suche nach den Tintenfischen machen können. Also irgendwie ist mir das entgangen mit den Pottwalen. Ja. Im Mittelmeer, gibt es die da schon immer? Also die gibt es dort wohl schon sehr, sehr lange, denn genetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Pottwale, die im Mittelmeer vorkommen, keinen Austausch mehr mit den Pottwalen des Nordatlantiks haben. Im Nordatlantik kennen wir ja die Pottwale, auch die, die bei uns an den Küsten stranden gelegentlich. Mit denen gibt es aber keinen Austausch. Und es gibt auch keine Sichtung bei Gibraltar, so dass sich da Pottwale mal zwischendurch austauschen würden. Das ist so, dass die Pottwale sehr alleine für sich im Mittelmeer vorkommen, was das Ganze aber auch zu einem für die Pottwale bedrohlichen Szenario macht. Denn die Schätzungen, die nicht ganz eindeutig sind für die Zahl der Pottwale im Mittelmeer, die liegen bei unter 2500 erwachsenen Tieren. Das sind also nicht viele für so ein großes Gewässer. Es gibt sogar Schätzungen, die weitaus geringer sind. Aber Genauigkeiten werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn eine Studie veröffentlicht wird, die im letzten Jahr durchgeführt worden ist, nämlich eine Zählung im ganzen Mittelmeer. Da wurden Wale gezählt und die Ergebnisse sind aber noch nicht da. Da gibt es nur also so vorläufige Sichtungsergebnisse. Die sehen allerdings schon sehr betrüblich aus für Pottwale. Aber ich halte fest, ich könnte in Griechenland in der Ägäis irgendwie ins Wasser gehen, auf so eine der Inseln da am Strand und könnte da einen Pottwal sehen. Ja, das kann passieren. Die Ägäis wiederum ist nicht der beste Bereich, um Pottwale sich anzusehen. Da sind mehr Delfine verbreitet, denn die Gewässertiefen reichen da nicht aus. Also wo muss ich ins Wasser gehen, Herr Herrmann? Südlich von Kreta, also das ist das sogenannte Levantische Meer als Abschnitt. Da findet man Pottwale oder aber im westlichen Teil, da kann man auch tatsächlich Whale-Watching auf Pottwale betreiben, im sogenannten Balearenmeer. Das ist also von Mallorca oder Menorca aus, ein bisschen weiter Richtung Zentrum im Mittelmeer, da findet man den Pottwale. Und die Männchen, die machen das ähnlich wie im Nordatlantik hier auch, dass sie zum Beispiel wandern, dass die tatsächlich dann auch zwischen dem nördlichen Bereich des Mittelmeers und dem zentralen Bereich des Mittelmeers hin und her wechseln. Ein bisschen auf kleinerer Flamme sozusagen, anders als die Tiere im Nordatlantik, schwimmen die hier tatsächlich hin und her, so dass man die auch von der französischen Küste aus wahrscheinlich, wenn man mit dem Boot rausfährt und an die Schelfkanten fährt, an die Kontinentalhänge, dass man da dann tatsächlich auch Pottwale sehen kann. Also in meiner Wahrnehmung hat ja das Mittelmeer jetzt im Vergleich zu den anderen Weltmeeren eher so Badewannengröße. Lebt sich's denn da als Pottwal gut? Sie sagen ja gerade schon, die Zahlen sind eher betrüblich. Ja, also normalerweise würden da Pottwale sich gut ernähren können. Also das Mittelmeer hat eine Breite sozusagen von ungefähr 3500 Kilometern, eine maximale Höhenausdehnung von 900 Kilometern, da ist schon genug Platz für Pottwale. Aber wir Menschen machen den Pottwalen das da richtig schwer im Mittelmeer. Also das eine ist ja dieser Plastikbefund, den wir jetzt haben bei den Walen. Das sind ja tatsächlich Befunde, die wir immer wieder hören und die ja zunehmen. Aber es gibt dann ja zum Beispiel auch die Beifänge in der Fischerei. Es gibt immer noch illegale Treibnetze im Mittelmeer, die ausgebracht werden, wo Pottwale verenden. Es gibt eine starke akustische Belastung. Wir haben das neulich gehört. Es gibt auch diese Schallkanonen zur seismischen Untersuchung des Untergrundes. Die werden auch im Mittelmeer eingesetzt. Es gibt Dynamitfischerei illegaler Art im Mittelmeer. Also man kann ja eine ganze Reihe von Bedrohungen aufzählen, die den Pottwalen das wirklich schwer machen im Mittelmeer. Es gibt übrigens ein Abkommen aller Anrainerstaaten zum Schutz der Wale, nur muss das eben auch durchgesetzt und kontrolliert werden und das hapert so ein bisschen. Ne? Jan Herrmann war das, Tierarzt und Walfan, der hat uns erzählt, wo und warum nochmal es Pottwale im Mittelmeer gibt. Ihr könnt also von Mallorca oder Menorca aus zum Whale-Watching fahren. Ist mir neu. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.